weiß nicht, was der Tag mir bringt, doch soll mir drum nicht grauen, denn meine Seele hat es gelernt, dir Jesu zu vertrauen. Und so erwart ich froh und still, was Herr dein Wille von mir will. Gewiss, du fühlst mich durch die Zeit auf sicherem Pfad. Tag mir bringt, doch das ist mir bewusst. Dein Wort und was es mir verheißt, bleibt meines Herzens Lust. Und so erwart ich froh und still, was Herr dein Wille von mir will. Gewiss, du führst mich durch die Zeit auf sicherem Pfad zur Herrlichkeit. Ich weiß nicht, was der Tag mir bringt, ob Freude oder Harm. Ich ruh bei allem wie ein Kind meines Vaters Arm. Und so erwart ich froh und still, was Herr dein Wille.